Persönlichkeiten lassen sich nicht aus der Erde stampfen. Noch weniger aber lassen sich die nichtigen, aber vielgeschäftigen Skribenten unserer Tage zu solchen emporschrauben und schwätzen, mag auch ein geprelltes Publikum maßstablos geworden, dank der heutigen chaotischen Handelsbeflissenheit eine Zeit lang den geschickten Friseuren aufsitzen und so allmählich entweder selber geradezu vom Ungeiste angesteckt und vergiftet werden oder aber in Teilnahmslosigkeit und Langeweile sich aller Wortkunst entfremden. Eines aber soll der deutsche Buchhändler wissen. Ein fester, unerschütterlicher und unverlierbarer Maßstab in der Kunst des Wortes liegt der Leitung des Ostmarkt-Verlages stetig am Herzen. Und so eröffnen wir denn unseren Verlag mit zwei Schriften von Arthur Trebitsch, Wort und Leben und Wir Deutschen aus Österreich, unserem literarischen und unserem politischen Programme und dem Auswahlbande Nikolaus Lenaus Geistiges Vermächtnis, die am deutschesten dartun, was wir wollen. Denn wer mit uns in aller dieser Auffassung vom Wesen des echten und unechten Wortes einen klaren Einblick in die geistige Hochstapelei und Verwirrung unserer Tage gewonnen hat, wer in Lenaus vergessenen, gedankentiefen Versen wieder einmal fühlen gelernt hat, was das wahre Wort des Dichters soll und kann, der weiß wohl auch, was er von unserem Verlage weiterhin zu erwarten hat und wird, falls er mit uns eines Sinnes ist, das Ziel erreichen helfen, einen Mittelpunkt zu schaffen für das echte, aus wahrem Erleben geborene, ungekünstelte, aber kunstvollendete Wort. Wenn mithin unsere deutsche Gesinnung unverrückbar feststeht, so werden wir doch gerade im Dichterischen uns wohl hüten, dem uralten Fehler der Gesinnungstüchtigen zu verfallen, die schlechte Kunst für die gute Gesinnung, das minderwertige Können für die wackere Überzeugung, den schlechten Musikanten für den guten Menschen in Kauf nehmen. Gerade die politisch so klar bewussten und in allem, was sie verneinend gegen die heutigen Mächte sagen, so anerkennenswerten Alldeutschen, haben hier viel auf dem Kerbholze. Und gibt es heute glücklicherweise so manchen unabhängigen und wahrhaft deutschen politischen Verlag, im Gebiete der schönen Literatur wüssten wir im ganzen Reiche keine geistige Heimstätte, die einerseits unabhängig von der Presse wäre, andererseits doch Kunstwert und Gestaltungskraft noch höher stellte als einwandfreie Gesinnung. Und so soll denn kein lauter Heilruf, kein unterstrichenes Deutschtum uns programmatisch die reinen Züge der Schöpfung verzerren, für die wir eintreten wollen. Nicht die geäußerte Gesinnung, der gestaltete Sinn wird es sein, der allen Deutschfühlenden verkünden soll, hier hat endlich einmal echter, lebendiger und darum deutscher Geist eine dauernde Heimstätte gefunden. So werden wir denn nicht so sehr nach einzelnen Werken, sondern nach wertvollen Persönlichkeiten fahnden und mithin die Bücherwelt nicht mit allzu mannigfaltigen Gaben überschütten, sondern lieber nichts Neues als ein unseren Zielen Widersprechendes herausbringen. Ein Buch des Ostmark-Verlages, dies wird der deutsche Buchhandel hoffentlich bald erkennen lernen, soll lebendigen Geist und wahre Gesinnung verkörpern und nichts zu schaffen haben mit dem gequälten und unechten Getue der heute herrschenden Gilden. Die geistige Grundstruktur eines Volkes, einer Rasse, ist stets auch entscheidend für seinen Geschmack und seine wahren Ziele. Man kann den Geistern der Beweglichkeit nicht zum Vorwurfe machen, dass es andere Werke und Leistungen sind, an denen sie sich erfreuen, als die festfassenden und schaffenden Geister. Jene suchen grelle Farbigkeit, rastlose Lebhaftigkeit, ewigen Wechsel und Neuigkeit um jeden Preis, wo der deutsche Geist sich nur an reiner Farbenwahrheit, stetem Leben, dauerndem Verharren, erlebter und erschauter Gestalt erfreut. Und die Gestaltung, das erfasste Leben, die fest umrissene, plastisch hervortretende Form, untrennbar vom Inhalte, der mit und durch die Form unmittelbar entsteht, das ist's, was alle Großen im deutschen Wortbereiche auszeichnet und was in unserer entlebendigten Zeit schier verloren ging. Der Geist der Beweglichkeit aber ist wie der Wüstensand, der alles, was er erreicht, überrieselt und zudeckt. Lässt ihn das deutsche Volk noch weiterhin kampflos gewähren, dann wird bald nichts mehr hervorragen aus allüberflutender Versandung. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden nichts mehr vorfinden, was ihnen Sinnbild und Wegweiser zu treuem Verharren bei angeborener Grundart sein könnte. Wir Deutschen aus Österreich aber, umringt, umzingelt und geradezu überflutet, nicht nur von den beweglichen, sondern auch von allen möglichen fremdartigen und völkisch-feindlichen Geistern, wir stehen mehr noch als die Bücher im Reiche vor der furchtbaren Gefahr, aufgesogen und vernichtet zu werden von fremden Mächten. Da heißt es denn heute, wo der Anschlusswille an das Reich in unserem Herzen auferwacht und lebendiger waltet denn je, mag auch die Verwirklichung vorerst in die Ferne gerückt erscheinen, gerade in unserer arg gefährdeten Ostmark ein Bollwerk des Geistes zu errichten, das kein Flugsand zu überschwemmen, kein feindlicher Anprall zu zerstören imstande ist. Und wenn wir uns das Wahrzeichen der Stadt Wien, den eisengepanzerten Ritter auf des Rathauses höchster Spitze zu unserem Verlagswappen erkoren haben, so geschieht es in bewusstem Gegensatze zu dem leichtfertigen und spielerischen Getändel der gewohnten wienerischen Beziehungen zum eisernen Rathausmann, der, bei Lichte gesehen, nur Blech ist. Nein, nicht zu Lust und Scherz, zu gedankenloser Fröhlichkeit und ödem Gewitzel diene uns dies Wahrzeichen. Ein ernster und strenger Wächter sei uns der eisengepanzerte Ritter. Sein Visier ist kampfbereit geschlossen, auf das kein arglistiger Feind seines Blickes und Wollens gewahr werde. Sein Leib ist gestrafft zum Streite, und ein Hüter und Wahrer gefährdeten Deutschtums soll er uns sein, kampfbereit auf Posten stehend, nimmer müde und treu die Wacht haltend dem deutschen Volke, und fest steht und treu die Wacht an der Donau sei seine Parole. Sollte der Wüstensand das Bollwerk überfluten, der Feindesansturm den Vorposten vertreiben, nicht unsere Schuld wird es gewesen sein. Und zuversichtlich hoffen wir, dass die deutschen Brüder im Reiche unser Werk und Wollen begreifen und tätig fördern werden, auf dass der deutsche Geist unerschütterlich ausharre auf gefährdetem Vorposten, vom großen geistigen Leben im Reiche mit durchpulst und erwärmt und in steter Wechselströmung auf dessen Leben durchpulsend und wiedererwärmend.